Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Einleitung. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte? Willkommen zur vierten Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute werden wir mit der Einleitung zu Ende kommen, was ich zum Anlass nehmen möchte, mich bei all meinen bisherigen Gästen zu bedanken. Sie haben den meiner Auffassung nach schwierigsten Teil des gesamten Textes auf so vielfältige Weise gestaltet, dass ich meine ohnehin schon nicht geringen Erwartungen hinsichtlich unterschiedlicher Auffassungen und Interpretationen weit übertroffen sehe oder besser gesagt höre. Dabei möchte ich selbstverständlich auch an meinen heutigen Gast Daniela Striegel mit einschließen. Darüber hinaus sehe ich den Zeitpunkt gekommen, dem ersten der versprochenen 10 Freiexemplare der aktuell erhältlichen Sonderausgabe, die uns der Verlag C.A. Beck freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, eine künftige Besitzerin bzw. einen künftigen Besitzer zu verschaffen. Um den oder dieselbe zu ermitteln, habe ich mir eine kleine Frage einfallen lassen. Wer sie beantworten kann und besagte aktuelle Sonderausgabe haben möchte, soll sich also bitte an uns wenden. Entweder gleich im Anschluss an die Sendung telefonisch unter 319 0999 Klappe 33, 319 0999 Klappe 33 oder per E-Mail an die Adresse friedell@o94.at. Letzteres mag vielleicht ein wenig anmaßend klingen, ist aber immerhin praktisch und leicht zu merken. Damit niemand benachteiligt wird, auch Angehörige der Internet-Spaß-Generation nicht, die sich diese Sendung vielleicht per Podcast holen, gibt es zur schriftlichen Antwort eine volle Woche Zeit. Für telefonische Anrufe kann das aus organisatorischen Gründen leider nicht gelten, aber es ermöglicht immerhin die Teilnahme per Snail-Mail. Wer also Papier und den herben Geschmack gummierter Briefmarken zu schätzen weiß, schreibt an Orange 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien. Zu Handen, nein, nicht Egon Friedell, sondern Herbert Gnauer. Die Frage lautet wie folgt. Der Untertitel von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit lautet »Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg«. Dieser Untertitel war in der zu Friedells Lebzeiten erschienenen Erstausgabe um ein Wort kürzer. Welches Wort musste später hinzugefügt werden, weil nachfolgende Ereignisse es zur Unterscheidung notwendig machten? War das zu schnell? Zu kompliziert formuliert? Macht nichts. Diese Sendung ist wie alle vorhergehenden und nachfolgenden Sendungen dieser Reihe nach Ausstrahlung unter der URL http://nonanet/friedell. Ich wiederhole, http://no-na.net/friedell im Internet nachzuhören. Wer keinen Internetzugang hat oder sich sonst irgendwie dem verweigert, kann sich gerne auch im Anschluss an diese Sendung telefonisch an mich wenden. Ich werde die Frage gerne langsam, laut und deutlich wiederholen. Die Nummer lautet wie gesagt 319 0999, Durchwahl 33. So, nun ist es aber höchste Zeit, Daniela Striegel zu Wort kommen zu lassen. Breisig. Mit Lamprecht berührt sich Kurt Breisig, ein ausgezeichneter Gelehrter von großer Selbstständigkeit der Auffassung, Feinheit des Urteils und Weite des Gesichtskreises. Er bricht vollkommen mit dem bisherigen Prinzip der Einteilung in Altertum, Mittelalter und Neuzeit und konstatiert diese Stufenfolge nicht am allgemeinen Gang der Weltgeschichte, sondern an den einzelnen großen Kulturkreisen, vornehmlich am griechischen, am römischen und am germanisch-romanischen. So entspricht zum Beispiel dem griechischen Altertum 1500 bis 1000 das germanische 400 bis 900. In beiden Fällen ist ein noch barbarisches Volk durch mannigfache Entlehnungen von älteren und reicheren Kulturen, hier der orientalischen, dort der römischen, gefördert worden. In beiden Fällen hat eine starke Monarchie sich gewaltig ausgewirkt. Die Trümmer der Königsburgen und Königsgräber von Mykene und Thüringens und die der karolingischen Kaiserpfalz zu Aachen atmen denselben Geist. Darauf folgte die Periode des frühen Mittelalters, die bei den Griechen von 1000 bis 750, bei den Germanen von 900 bis 1150 währte. Beide Male Königtum im Kampf der vordringenden Aristokratie und deren schließliches Überwiegen. Darauf das Emporkommen einer bürgerlichen Geldwirtschaft, dann das demokratische Regungen, zuletzt eine Wiederbelebung des monarchischen Gedankens. Dazu kommt als das Wichtigste der soziale Gesamtcharakter der Epoche, den hier wie dort neben einem tumultuarisch brüsken Individualismus starker Persönlichkeiten im Wesentlichen der Genossenschaftsgedanke beherrscht. Man wird schon aus dieser einen Probe ersehen, wie fruchtbar eine solche komparative Methode werden kann, wenn sie mit Takt und lebendigem Sinn für das Konkrete gehandhabt wird und über den Analogien auch die Differenzen nicht übersieht. Breisigs Kulturgeschichte der Neuzeit enthält allerdings bisher noch nichts von dem, was der Titel angibt. Vielmehr handelt der erste Band von den Aufgaben und Maßstäben einer allgemeinen Geschichtsschreibung. Der zweite, sehr umfangreiche Band vom Altertum und Mittelalter als Vorstufen der Neuzeit. Und zwar in seiner ersten Hälfte von der Urzeit, der griechischen und der römischen Geschichte, in seiner zweiten Hälfte von der Entstehung des Christentums und dem Altertum und frühen Mittelalter der germanisch-romanischen Völker. Breisig disponiert viel strenger und durchsichtiger als Lamprecht und hat vor ihm auch die straffere, lebendigere und abgerundetere Darstellung voraus. Die gedrängten Kapitel über Kunst und Weltanschauung der Griechen und Staat und Gesellschaft der Römer sind meisterhaft. Offenbar gerade weil Breisig auf diesen Gebieten nicht Fachmann ist. Aber je mehr er sich seinem eigentlichen Spezialterrain nähert, desto mehr verliert er sich in die Breite. Vor allem nimmt die Sozialgeschichte einen übergroßen Raum ein. Beim Überblick über die Kultur des germanisch-romanischen frühen Mittelalters handeln fast 500 Seiten von Territorialentwicklung, Ständebildung und Volkswirtschaft und 80 Seiten von Religion, Wissenschaft, Dichtung und bildender Kunst. Bedenkt man, mit welcher bedrückenden Massierung von Details schon dieser Abschnitt arbeitet, der doch nur ein Prolog sein soll, so ist nicht abzusehen, welche formidablen Dimensionen das Werk annehmen müsste, wenn es zu seinem eigentlichen Thema gelangt. Und es scheint fast, als habe den Verfasser selber, der seit dem Jahr 1902 keine weiteren Bände hat folgen lassen, der Ausblick in diese unendlichen Räume entmutigt, was sehr zu bedauern wäre. Spengler. Mit großer Bewunderung muss zum Schluss noch der Name Oswald Spenglers genannt werden, vielleicht des stärksten und farbigsten Denkers, der seit Nietzsche auf deutschem Boden erschienen ist. Man muss in der Weltliteratur schon sehr hoch hinaufsteigen, um Werke von einer so funkelnden und gefüllten Geistigkeit, einer so sieghaften psychologischen Hellsichtigkeit und einem so persönlichen und suggestiven Rhythmus des Tonfalls zu finden, wie den Untergang des Abendlandes. Was Spengler in seinen beiden Bänden gibt, sind die Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Er sieht, statt des monotonen Bildes einer linienförmigen Weltgeschichte, das Phänomen einer Vielzahl mächtiger Kulturen. Jede Kultur hat ihre eigenen Möglichkeiten des Ausdrucks, die erscheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren. Es gibt viele im tiefsten Wesen völlig voneinander verschiedene Plastiken, Malereien, Mathematiken, Physiken, jede von begrenzter Lebensdauer, jede in sich selbst geschlossen, wie jede Pflanzenart, ihre eigenen Blüten und Früchte, ihren eigenen Typus von Wachstum und Niedergang hat. Diese Kulturen, Lebewesen höchsten Ranges, wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit auf, wie die Blumen auf dem Felde. Kulturen sind Organismen, Kulturgeschichte ist ihre Biografie. Spengler konstatiert 9 solche Kulturen: die babylonische, die ägyptische, die indische, die chinesische, die antike, die arabische, die mexikanische, die abendländische, die russische, die er abwechselnd beleuchtet. Natürlich nicht mit gleichmäßiger Schärfe und Vollständigkeit, da wir ja über sie in sehr ungleichem Maße unterrichtet sind. In dem Entwicklungsgang aller dieser Kulturen herrschen aber gewisse Parallelismen und dies veranlasst Spengler zur Einführung des Begriffs der gleichzeitigen Phänomene, worunter er geschichtliche Fakten versteht, die jedes in seiner Kultur in genau derselben relativen Lage eintreten und also eine genau entsprechende Bedeutung haben. Gleichzeitig vollzieht sich zum Beispiel die Entstehung der Ionik und des Barock, Polygnot und Rembrandt, Polyglet und Bach, Sokrates und Voltaire sind Zeitgenossen. Selbstverständlich herrscht aber auch innerhalb derselben Kultur auf jeder ihrer Entwicklungsstufen eine völlige Kongruenz aller ihrer Lebensäußerungen. So besteht zum Beispiel ein tiefer Zusammenhang der Form zwischen der Differentialrechnung und dem dynastischen Staatsprinzip Ludwigs des 14., zwischen der antiken Polis und der euklidischen Geometrie, zwischen der Raumperspektive der abendländischen Ölmalerei und der Überwindung des Raumes durch Bahnen, Fernsprecher und Fernwaffen. An der Hand dieser und ähnlicher Leitprinzipien gelangt nun Spengler zu den geistvollsten und überraschendsten Entdeckungen. Das protestantische Braun der Holländer und das atheistische Freilicht der Manet-Schule, der Weg als das Ursymbol der ägyptischen Seele und die Ebene als das Leitmotiv des russischen Weltgefühls, die magische Kultur der Araber und die faustische Kultur des Abendlandes. Die zweite Religiosität, in der späte Kulturen ihre Jugendvorstellungen wiederbeleben, und die Felachen-Religiosität, in der der Mensch wieder geschichtslos wird. Das und noch vieles andere sind unvergessliche Genieblitze, die für Augenblicke eine weite Nacht erhellen, unvergleichliche Funde und Treffer eines Geistes, der einen wahrhaft schöpferischen Blick für Analogien besitzt. Dass diesem Werk von den Fachkreisen mit einem läppischen Dünkel begegnet worden ist, der nur noch von der tauben Ahnungslosigkeit übertroffen wurde, mit der sie allen seinen Fragen und Antworten gegenüberstanden, wird niemand verwundern, der mit den Sitten und Denkweisen der gelehrten Republik vertraut ist. Zivilisationshistorik. Die Kulturgeschichtsschreibung ist selbst ein kulturgeschichtliches Phänomen, das die einzelnen von Spengler konstatierten Lebensphasen der Kindheit, der Jugend, der Männlichkeit und des Greisentums durchzumachen hat. In der Kindheit lebt der Mensch vegetativ, denkt nur an sich und seine nächsten Objekte und deshalb schreibt er auf dieser Stufe noch gar keine Geschichte. Im Jünglingsalter sieht er die Welt poetisch und konzipiert daher Geschichte in der Form der Dichtung. In der Reife der Männlichkeit erblickt er im Handeln Ziel und Sinn alles Daseins und schreibt politische Geschichte. Und im Greisenalter beginnt er endlich zu verstehen, aber auf eine sehr lebensmüde und resignierte Art. Darum ist Spenglers Werk schon einfach durch seine Existenz der bündigste Beweis für die Richtigkeit seiner Geschichtskonstruktion. Das Endziel der abendländischen Entwicklung, wie Spengler sie sieht, ist die nervöse und disziplinierte Geistigkeit des Zivilisationsmenschen, ist die illusionslose Tatsachenphilosophie, der Skeptizismus und Historizismus des Weltstädters, ist mit einem Wort Spengler. Dies ohne jeden bösen Nebensinn gesagt. Es ist zu allen Zeiten das gute Recht des Denkers gewesen, sich selbst zu beweisen. Und je größer der Denker ist, desto gegründeter, selbstverständlicher, unentrinnbarer ist dieses sein Recht. Aber Spengler ist eben darin das Produkt seiner Zeit, dass er Atheist, Agnostiker, verkappter Materialist ist. Er fußt auf der Biologie, der Experimentalpsychologie, der feineren Statistik, ja der Mechanik. Er glaubt nicht an den Sinn des Universums, an das immanente Göttliche. Der Untergang des Abendlandes ist die hinreißende Fiktion eines Zivilisationsdenkers, der nicht mehr an den Aufstieg glauben kann. Spengler ist der letzte, feinste, vergeistigste Erbe des technischen Zeitalters und au fond der geistreichste Schüler Darwins und des gesamten englischen Sensualismus, bis in seine Umkehrungen dieser Lehren hinein, ja vielleicht gerade dort am stärksten. Deshalb sind nur seine historischen Schlüsse absolut zwingend, keineswegs seine philosophischen. Wenn sich zum Beispiel auf der letzten Seite seines Werks die Worte finden, die Zeit ist es, deren unerbittlicher Gang den flüchtigen Zufall Kultur auf diesem Planeten in den Zufall Mensch einbettet, eine Form, in welcher der Zufall Leben eine Zeit lang dahinströmt, so sind solche Behauptungen wahr und nicht wahr. Wahr nämlich nur als Lebensäußerungen einer bestimmten historischen Menschenvarietät, der heutigen, die Spengler als eines ihrer Exemplare, und zwar als eines ihrer leuchtendsten Exemplare, vertritt. Genauso wahr wie der Fetischismus der Naturvölker oder das ptolemäische Weltsystem der Antike. Die fruchtbaren neuen Ideen stammen nie von einem Einzelnen, sondern immer von der Zeit. Es ist geradezu der Prüfstein ihres Wertes, dass sie von vielen gleichzeitig gedacht werden. Dies erkennt auch Spengler an, wenn er in der Vorrede seines Werkes sagt: Ein Gedanke von historischer Notwendigkeit, ein Gedanke also, der nicht in eine Epoche fällt, sondern Epoche macht, ist nur in beschränktem Sinne das Eigentum dessen, dem seine Urheberschaft zuteil wird. Er gehört der ganzen Zeit, er ist im Denken aller unbewusst wirksam. Und in der Tat erschien fast an demselben Tag wie Spenglers erster Band ein merkwürdiges Buch des Schweizers C.H. Meray, das von der Feststellung ausging, dass jede Zivilisation ein in sich abgeschlossenes Ganzes, ein Lebewesen darstellt, ähnlich den vielzelligen Organismen. Und zwar finden wir das Gesetz: so viel Religionen, so viel Zivilisationen. Die Religionen sind gleichsam die Nervenzentren der einzelnen Kulturen, die deren Lebenstätigkeit vereinheitlichen und regulieren. Ferner hat jede Zivilisation ihren eigenen Stil. Auch dies hat seine Parallelerscheinung in der Zellenwelt, wo das Protoplasma ebenfalls immer eine spezifische Zusammensetzung hat. Seine chemische Struktur, aus der man die Gattung jedes einzelnen Lebewesens sofort bestimmen kann. An allen diesen Zivilisationen lässt sich nun beobachten, dass sie nach einer bestimmten Zeit, nämlich nach etwa 2 bis 3 Jahrtausenden, sterben. Die ägyptische, die sumerische, die babylonische, die mykenische, die erst jüngst entdeckte minoische Kultur, alle diese sehr hohen und eigenartigen Kulturen brachten es nicht über diese Zeitspanne. Die Zivilisationen besitzen also, ganz wie die Organismen, eine bestimmte Lebensdauer, die sich wohl durch gewaltsame äußere Eingriffe verkürzen, aber auf keine Weise verlängern lässt. In einem solchen Zustand des Absterbens befindet sich unsere gegenwärtige Kultur. Mit Hilfe dieser sozusagen kulturphysiologischen Methode unternahm es der Verfasser Anfang 1918, nicht nur die Ursachen und den bisherigen Verlauf des Weltkriegs zu erklären, sondern auch seinen Ausgang und seine Folgen vorauszubestimmen, was ihm vollkommen gelang. Selbstverständlich hat Spengler nicht bloß aus dem Zeitbewusstsein geschöpft, sondern sich auch seine Vorgänger Hegel, Nietzsche, Taine, Lamprecht, Breisig zunutze gemacht. Dasselbe Recht nimmt auch die nachfolgende Darstellung für sich in Anspruch, nur dass sie in der beneidenswerten Lage war, auch schon Spengler mit abschreiben zu können. Pro domo. Damit sind wir im Gange unserer historischen Skizze zu dem jüngsten kulturhistorischen Versuch gelangt, nämlich zu unserem eigenen. Hier mögen nun noch einige kurze allgemeine Bemerkungen gestattet sein. Will in Deutschland jemand etwas öffentlich sagen, so entwickelt sich im Publikum sogleich Misstrauen in mehrfacher Richtung. Zunächst, ob dieser Mensch überhaupt das Recht habe, mitzureden, ob er kompetent sei, sodann, ob seine Darlegungen nicht Widersprüche und Ungereimtheiten enthalten und schließlich, ob es nicht etwa schon ein anderer vor ihm gesagt habe. Es handelt sich mit drei Worten um die Frage des Dilettantismus, der Paradoxie und des Plagiats. Der berufene Dilettant. Was den Dilettantismus anlangt, so muss man sich klar machen, dass allen menschlichen Betätigungen nur so lange eine wirkliche Lebenskraft innewohnt, als sie von Dilettanten ausgeübt werden. Nur der Dilettant, der mit Recht auch Liebhaber, Amateur genannt wird, hat eine wirklich menschliche Beziehung zu seinen Gegenständen. Nur beim Dilettanten decken sich Mensch und Beruf. Und darum strömt bei ihm der ganze Mensch in seine Tätigkeit und sättigt sie mit seinem ganzen Wesen, während umgekehrt allen Dingen, die berufsmäßig betrieben werden, etwas im üblen Sinne Dilettantisches anhaftet. Irgendeine Einseitigkeit, Beschränktheit, Subjektivität, ein zu enger Gesichtswinkel. Der Fachmann steht immer zu sehr in seinem Berufskreise. Er ist daher fast nie in der Lage, eine wirkliche Revolution hervorzurufen. Er kennt die Tradition zu genau und hat daher, ob er will oder nicht, zu viel Respekt vor ihr. Auch weiß er zu viel Einzelheiten, um die Dinge noch einfach genug sehen zu können. Und gerade damit fehlt ihm die erste Bedingung fruchtbaren Denkens. Die ganze Geschichte der Wissenschaften ist daher ein fortlaufendes Beispiel für den Wert des Dilettantismus. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie verdanken wir einem Bierbrauer namens Joule. Fraunhofer war Glasschleifer, Faraday Buchbinder. Goethe entdeckte den Zwischenknochen, Pfarrer Mendel sein grundlegendes Bastardierungsgesetz. Der Herzog von Meiningen, ein in der Regiekunst dilettierender Fürst, ist der Schöpfer eines neuen Theaterstils. Und Prisnitz, ein in der Heilkunst dilettierender Bauer, der Schöpfer einer neuen Therapie. Die sind bloß Beispiele aus dem 19. Jahrhundert und gewiss nur ein kleiner Bruchteil. Der Mut, über Zusammenhänge zu reden, die man nicht vollständig kennt, über Tatsachen zu berichten, die man nicht genau beobachtet hat, Vorgänge zu schildern, über die man nichts ganz Zuverlässiges wissen kann, kurz Dinge zu sagen, von denen sich höchstens beweisen lässt, dass sie falsch sind. Dieser Mut ist die Voraussetzung aller Produktivität, vor allem jeder philosophischen und künstlerischen oder auch nur mit Kunst und Philosophie entfernt Verwandten. Was aber im Speziellen die Kulturgeschichte betrifft, so ist es schlechterdings unmöglich, sie anders als dilettantisch zu behandeln. Denn man hat als Historiker offenbar nur die Wahl, entweder über ein Gebiet seriös, maßgebend und authentisch zu schreiben, zum Beispiel über die württembergischen Stadtfehden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts oder über den Stammbaum der Margareta Maultasch oder wie der Staatsstipendiat der Kulturgeschichte Dr. Jörgen Tessmann über die brabantische Hausindustrie im Mittelalter oder mehrere, womöglich alle Gebiete, vergleichend zusammenzufassen. Aber auf eine sehr leichtfertige, ungenaue und dubiose Weise. Eine Universalgeschichte lässt sich nur zusammensetzen aus einer möglichst großen Anzahl von dilettantischen Untersuchungen, inkompetenten Urteilen, mangelhaften Informationen. Die unvermeidliche Paradoxie. Über die Frage der Paradoxie können wir uns ebenso kurz fassen. Zunächst liegt es im Schicksal jeder sogenannten Wahrheit, dass sie den Weg zurücklegen muss, der von der Paradoxie zum Gemeinplatz führt. Sie war gestern noch absurd und wird morgen trivial sein. Man steht also vor der traurigen Alternative, entweder die kommenden Wahrheiten verkünden zu müssen und für eine Art Scharlatan und Halbnarr zu gelten oder die arrivierten Wahrheiten wiederholen zu müssen und für einen langweiligen Breittreter von Selbstverständlichkeiten gehalten zu werden, sich entweder lästig oder überflüssig zu machen. Ein drittes gibt es offenbar nicht. Ferner wird man bemerken, dass gerade die größten Menschen gezwungen sind, sich fortwährend zu widersprechen. Sie sind ein Nährboden für mehr als eine Wahrheit. Alles Lebendige findet in ihnen seinen Humus. Daher sind die Gewächse, die sie hervorbringen, vielartig, verschiedenfach und bisweilen ganz entgegengesetzter Natur. Sie sind zu objektiv, zu reich, zu verständig, um nur eine Ansicht über dieselbe Sache zu haben. Aber nicht bloß das Säkulargehirn, sondern jeder denkende Mensch ist genötigt, sich gelegentlich selbst zu widerlegen. Deshalb hat Emerson gesagt, sprich heute aus, was du heute denkst, und verkünde morgen, ebenso unbekümmert, was du morgen denkst, auch wenn es dem, was du am Tage vorher gesagt hast, in jedem Punkte widerspricht. Konsequenz ist ein Kobold, der in engen Köpfen spukt. Dasselbe meinte Goethe, als er zu Eckermann sagte, die Wahrheit sei einem Diamanten zu vergleichen, dessen Strahlen nicht nach einer Seite gehen, sondern nach vielen. Und Baudelaire, als er an Philoxène Royer schrieb, unter den Rechten, von denen man in der letzten Zeit gesprochen hat, hat man eines vergessen, an dessen Nachweis jedermann interessiert ist, das Recht, sich zu widersprechen. Die Sache geht aber noch tiefer. Der Widerspruch ist nämlich ganz einfach die Form, und zwar die notwendige Form, in der sich unser ganzes Denken bewegt. Das, was man die Wahrheit über irgendeine Sache nennen könnte, ist nämlich weder die Behauptung A noch die kontradiktorische Behauptung non A, sondern die zusammenfassende und gewissermaßen auf einer höheren geistigen Spiralebene gelegene Einheit aus diesen beiden einander widersprechenden Urteilen. Die ganze geistige Entwicklungsgeschichte der Menschheit ist ein solches Ringen um jene wahren Mittelbegriffe, in denen zwei einseitige und daher falsche Betrachtungsarten der Wirklichkeit ihre harmonische Lösung finden. Bekanntlich hat Hegel auf diese Erkenntnis ein weitläufiges Philosophiegebäude errichtet, indem er an alles und jegliches mit seinem ebenso einfachen wie fruchtbaren Schema These, Antithese, Synthese herantrat. Und es ist der bezwingenden Macht dieser weisen und tiefsinnigen Entdeckung zuzuschreiben, dass das Hegelsche System ein halbes Jahrhundert lang eine fast absolutistische Herrschaft über alle Kulturgebiete ausübte und alle geistig Schaffenden, ob es Physiker oder Metaphysiker, Künstler oder Juristen, Hofprediger oder Arbeiterführer waren, sozusagen im hegelischen Dialekt sprachen. Und in einer populäreren, aber nicht minder treffenden Form findet sich der Extrakt dieser Philosophie in einer Anekdote ausgesprochen, die von Ibsen erzählt wird. Dieser sprach einmal in einer Gesellschaft begeistert von Bismarck, als einer der Anwesenden ihn fragte, wie ein so fanatischer Vorkämpfer der Freiheit des Individuums sich für einen Mann erwärmen könne, der doch seiner ganzen Weltanschauung nach ein Konservativer, also ein Anhänger der Unterdrückung fremder Individualitäten sei. Daraufhin blickte Ibsen dem Frager lächelnd ins Gesicht und antwortete, ja, haben Sie denn noch nie bemerkt, dass bei jedem Gedanken, wenn man ihn zu Ende denkt, das Gegenteil herauskommt? Frau Dr. Stegl, Sie haben sich als Literaturwissenschaftlerin sehr intensiv unter anderem mit der Literatur der Zwischenkriegszeit beschäftigt. Wie würden Sie Friedel da so im Diskurs seiner Zeit einordnen? Ja, ich glaube, das ist ein spannender Fall, weil Friedel ja vielen Leuten vor allem von seiner Todesart her bekannt ist. Also man weiß, dass er ein Opfer der Nationalsozialisten war, insofern als er direkt verfolgt war und sich aus dem Fenster gestürzt hat. Und da wird, glaube ich, doch in seinem Bild etwas ausgeblendet, was sich herausstellt, wenn man sich näher mit ihm befasst. Also er ist natürlich auf der Seite der Opfer. Auf der anderen Seite hat er in dem, was er geschrieben hat, Positionen vertreten, die im Kulturkampf der 20er und 30er Jahre genau auf der anderen Seite zu finden sind, also auf der nationalen, deutsch-nationalen Seite. Und hat aber davon sich auch wieder zu einem guten Teil distanziert. Also es ist für mich eine ganz spannende Figur, abgesehen von ihrer ungeheuren Vielseitigkeit und von ihrer geistigen Spannweite, auch von dem politischen her. Also einer dieser national eingestellten deutschen oder österreichischen Juden, wie etwa auch Ernst Lissauer einer war, der mit seinem Hassgesang gegen England die deutschen Chauvinisten im Weltkrieg auf seine Seite gezogen hat und sich dann auch dafür später geniert hat. So hat auch Friedel von dieser martialischen Jugendsünde dann Abstand genommen, aber er hat ja immer sich bekannt zu diesem Deutschtum und zu diesen Wurzeln seiner geistigen Entwicklung, und auf der anderen Seite entspricht er auch nicht dem Bild des kosmopolitischen, wurzellosen Juden, das von der rechten Seite in der Zwischenkriegszeit verbreitet wurde, weil er ja sich auch ganz deutlich zum Glauben und zur Orientierung an einer religiösen Haltung bekannt hat. Also da fällt er auch etwas aus dem groben Raster, in das die verschiedenen Diskurse, die einzelnen Akteure eingeteilt haben. Wie würden Sie das Frauenbild bewerten bei Friedel? Ja, das ist doch, glaube ich, sehr konservativ, das Frauenbild von Friedel. Durchaus anekdotisch, witzig geprägt. Also ich glaube, da in der Hinsicht ist er sicher nicht heute zeitgemäß. Aber da steht er natürlich nicht alleine da. Also das war das vorherrschende Frauenbild. Das findet man ja etwa auch bei Peter Altenberg, also auch diese Mischung aus Verehrung und Bevormundung. Also ich glaube, da wird man sich jetzt nicht heute so besonders interessante Gedanken speziell herausholen können. Also ich persönlich muss über solche Passagen eher schmunzeln. Ich glaube, wir haben heute doch schon eine gewisse innere und zeitliche Distanz dazu. Und ich halte es überhaupt für fatal, wenn man aus heutigem Wissensstand her über vergangene Positionen so urteilt, als würde man voraussetzen, dass das ja eigentlich eh alles damals schon hätte gewusst werden können. Es hat keinen Sinn, das, was seither geschah, auszublenden. Und man muss zurückgehen und man muss sich doch, glaube ich, versuchen, auch ein bisschen in den Zeithorizont zu versetzen, wenn man jemandem gerecht werden will. Und da ist also Friedel nicht mehr patriarchalisch als andere bedeutende Denker. Friedels Werke sind heute noch von Relevanz, werden heute nach wie vor noch aufgelegt und gelesen. Obwohl zum Beispiel ein Buch wie die Kulturgeschichte ja eigentlich in vielen überholt ist, in vielen Ansätzen und Gedanken. Wo liegt dieses Interesse aus Ihrer Sicht, das wir heute haben noch dafür? Ja, ich glaube, dass sich das einfach auch einer gewissen Mundpropaganda verdankt, dass das ein Buch ist, das man gerne liest, weil es gut geschrieben ist, weil es einfach brillant formuliert ist und durchdacht ist. Und den Mut zu einer eigenen Position hat. Von vorne bis hinten gibt es zum Teil angreifbare, aber immer exponierte Positionen. Und ich glaube, dass das etwas sehr Reizvolles ausmacht. Man langweilt sich nicht. Und man hat dann so das Gefühl, dass man doch gebildet wird, ohne dass einem dabei langweilig ist. Also das scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein. Und dann ist das, was Friedel macht, auf eine gewisse Weise ja sehr aktuell. Also Kulturgeschichte ist ja heute in aller Munde. Er macht es zwar auf eine andere Art, als man das heute also von der Kulturtheorie her lösen würde, weil er viel mehr auf das Individuum eingeht, aber gerade in der Passage, um die es heute geht, da ist ja auch davon die Rede, dass ein Zeitalter Gedanken produziert und nicht nur der Einzelne. Also Friedel ist vor allem bekannt als Vertreter des Geniegedankens, aber er hat sehr wohl auch diese Vorstellung einer kollektiven Gedankenproduktion, und er interessiert sich auch, also etwa auch in der Interpretation von Spengler, durchaus für ganz moderne Ansätze, wo man Bilder und Motive, wie etwa die Ebene, die von ihm zitierte, in verschiedenen gedanklichen und wissenschaftlichen Zusammenhängen verfolgt. Also dieses Interesse an Analogien, das teilt er, denke ich, mit Spengler, und damit ist er dann eigentlich wieder ganz modern. Wie bewerten Sie seinen Zugang, seine Haltung zum Dilettantismus im Gegensatz zum Fachwissen als selbst Fachgelehrte? Also ich finde das ausgesprochen erfrischend. Ich glaube auch, dass er recht hat. Ich glaube allerdings auch, dass er ein wenig damit kokettiert, weil er ja viel mehr weiß, als er dann in solchen Passagen zugibt. Also er ist ja, man könnte sagen, er ist kein Dilettant, er ist ein Privatgelehrter. Das scheint mir doch etwas anderes zu sein. Aber er gefällt sich eben gerade in dieser Rolle. Und das ist natürlich auch eine Attitüde. Und die gibt ihm die Möglichkeit, eine gewisse Frechheit offensiv vorzutragen. Und ich glaube auch, dass nicht nur in der Germanistik, sondern auch in anderen Wissenschaften etwas Spannendes, Neues, sehr oft durch solche auch unverschämten Strategien und Aktionen entstanden ist und ins Gespräch gekommen ist. Also ich halte das für, was er da sagt, wirklich für substanziell, weil das Fachidiotentum ist ja nicht nur ein Klischee, das gibt es ja wirklich. Und man kreist sehr leicht immer im eigenen Gesprächsprozess, innerhalb abgesteckter Grenzen. Und das ist auch etwas, was vielleicht die derzeit im Gespräch befindliche und so moderne Kulturtheorie an Positiven bringt, dass man gezwungen ist, andere Fachdisziplinen mit einzuschließen. Und man muss einfach über den Gartenzaun ein bisschen hinausschauen. Der zweite große Begriff ist der Paradoxie, wobei man das eigentlich auch als Dialektik bezeichnen kann. Mhm. Ist ja auch ein sehr moderner Denkansatz bei ihm. Ja, ich glaube, das entspricht einfach auch seiner Persönlichkeit, seinem Charakter. Vielleicht schlägt auch der Theatermann ein bisschen durch. Also dass aus einem Dialog, aus dem Gespräch zweier durchaus widerstreitender Stimmen etwas wie Erkenntnisgewinn heraus entstehen kann. Also das scheint mir ein Gedanke zu sein, auch wenn man den Dialog mit sich selbst führt, der vielleicht auch etwas mit seinem Sinn fürs Dramatische zu tun hat. Und ich glaube auch, dass das eine sehr hilfreiche Einstellung ist, jetzt nicht Widersprüchlichkeiten zu suchen, um ihrer selbst willen und dann mit dem Finger drauf zu zeigen, sagen, aber da hat er ja ganz was anderes gesagt, sondern diese Möglichkeit des Fortschritts auch so zu interpretieren, also dass dazu Widersprüche und Überwindung von Widersprüchen und wieder neue Widersprüche notwendig sind. Der dritte Begriff ist der des Plagiats, wobei, glaube ich, damals eine Debatte über Urheberschaft durch auch Erfindung der Fotografie und Auflösung des Originalbegriffs begonnen hat, die bis heute nicht aufgehört hat. Also Friedel konnte ja auch nicht ahnen, wie leicht das Plagieren werden würde mit dem Computer. Zu seiner Zeit musste man sich dann doch noch die Mühe des buchstäblichen Abschreibens machen. Das hat sich also sehr geändert. Ich finde seine grundsätzlichen Gedanken durchaus wegweisend. Einerseits, wer abschreibt und keine eigenen Ideen hat, der entlarvt sich dadurch selbst, das fliegt sowieso auf und es fällt ihm auf den Kopf, weil er sich dann wirklich mit fremden Federn schmückt. Aber es gibt ja sozusagen bei ihm die Lizenz zum Stehlen für die geistig etwas wacheren Menschen. Dann ist es eigentlich kein Stehlen, sondern irgendwie so ein Sich-Anverwandeln, einfach im Lauf der Kulturgeschichte praktisch notwendig war und ist. Und sozusagen dem Genie ist dann alles erlaubt. Ja? Also das hat dann wieder völlig freie Hand und das kann ruhig auch, also es würde etwa dem Brecht gefallen, das kann auch stehlen. Und natürlich gibt es das heute gerade auch seit der Postmoderne, schreiben Autoren voneinander ab, schreiben manchmal dann hinten die Quellen hinein in ihren Roman oder in ihre Erzählungen, aber manchmal auch nicht. Und man kann das ja auch, das ist dann die Frage, das kann man auch als Zitat sehen, nicht? Also ist es ein Zitat, ist es eine Verbeugung, eine Hommage oder ist es Diebstahl? Also das sind eigentlich sehr fließende Grenzen. In der Wissenschaft ist es irgendwie klarer mit dem geistigen Diebstahl oder mit dem Abschreiben. Also wenn man sich halt die Mühe nicht machen möchte, dann kopiert man etwas. In der Kunst scheint mir das nicht so, auch mit der moralischen Bewertung, nicht so einfach zu sein. Naja, Sie haben jetzt Brecht ins Spiel gebracht. Da fällt auf, Brecht hat ja, um es vollständig zu sagen, geglaubt wie ein Habe. Jung-Übersetzung eines nicht gekennzeichneten Textpassagen zum Beispiel. Hat aber, ich sag mal frecherweise, bezeichnenderweise Erben hinterlassen, die den Copyright-Gedanken so streng verfolgt haben, wie kaum jemand dem. Ja, Hanni Hiob, der Name ist Programm, die Frau war gefürchtet dafür, dass sie bei Generalproben, Hauptproben die Inszenierung hat untersagen lassen. Also das ist eigentlich dann der Treppenwitz der Geschichte, dass die Erben päpstlicher sind als der Papst, also andersherum. Und natürlich ist das nicht im Sinne Brechts, der ja da ein sehr schlampiges Verhältnis, wie er selbst gesagt hat, zum Eigentum, zum geistigen Eigentum hatte. Man darf natürlich die Sache auch nicht unterschätzen. Es kann nicht ein richtig ehrenrühriger Vorwurf sein. Mir fällt Paul Celan ein, also den hat ja der Vorwurf, Ivan Goll plagiert zu haben, den hat das ja psychisch in die ärgste Krise seines Lebens gestürzt und er hat das als antisemitische Verfolgung gesehen, sozusagen mit Mitteln, die eben, die sich tarnen als literar-historische Besorgnis in puncto Diebstahl. Also man kann das leicht nehmen, man kann also an Brecht ist der Vorwurf abgeprallt und er hat das also mit einem Achselzucken abgetan und Paul Celan hat das wirklich als seine Dichterehre untergrabenden Vorwurf erlebt. Also es ist nicht so, es ist kein reines Spiel mit dem zu hantieren, mit diesem Plagiatsgedanken. Friedel vertritt dann in der späteren Passage die Meinung, dass ein Jahrhundert oder eine Epoche, in der zu wenig gestohlen wird, eine arme Epoche ist. Sind wir dabei, so eine arme Epoche zu werden oder sind wir es schon? Das glaube ich nicht. Wenn es nach dem ginge, müssten wir eigentlich eine steinreiche Epoche sein, weil bei uns wird ja dauernd gestohlen. Also der Diebstahl ist ja praktisch die gesellschaftlich anerkannte Umgehensweise, also ich meine jetzt mit dem geistigen Diebstahl. Es gibt fließende Grenzen zwischen Werbung und Kunst und Wissenschaft und ich denke, dass das eine ständige, also dass es fast so ein Köcheln ist, wo alles brodelt und man ja gar nicht mehr kanalisieren kann, was gehört wohin und was gehört wem. Also es wird immer schwieriger, die Grenze zwischen Eigentum und Diebstahl und Verletzung des Eigentums zu ziehen. Also so gesehen, das hätte eigentlich Friedel gefallen müssen. Ja, aber es ist nicht so, dass die Verletzungen halt auf der einen Seite leichter eben festzustellen sind, dass inzwischen gerade im universitären Bereich da sich auch eigene Gremien, Institutionen herausbilden und auf der anderen Seite aber auch dort, wo es lukrativ ist zumindest, viel stärker verfolgt werden als früher. Ja, aber ich denke, dass man heute nur einen Bruchteil von dem überhaupt findet. Also man kann ja auch geschickt kopieren. Also wenn man natürlich einfach im Computer, also mit Hilfe des Computers kopiert und wieder einsetzt, dann kommt man drauf. Aber man kann ja das etwas geschickter machen. Und ich denke, dass heute die Möglichkeiten so vielfältig sind, weltweit an Texte heranzukommen, die man plündern kann, dass ich mir da keine Sorgen mache, dass zu wenig gestohlen wird, in geistiger Hinsicht. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Der legitime Plagiator. Was nun zum Schluss noch die Frage des Plagiats anlangt, so ist das Geschrei über geistige Entwendungen eines der überflüssigsten Geschäfte von der Welt. Jedes Plagiat richtet sich nämlich von selbst. Auf ihm ruht der Fluch, der jedes gestohlene Gut zu einem freudlosen Besitz macht, sei es nun geistiger oder materieller Natur. Es erfüllt den Dieb mit einer Unsicherheit und Befangenheit, die man ihm auf 100 Schritt anmerkt. Die Natur gestattet keine unehrlichen Geschäfte. Wir können immer nur unsere eigenen Gedanken wirklich in Bewegung setzen, weil nur diese unsere Organe sind. Eine Idee, die nicht uns, sondern einem anderen gehört, können wir nicht handhaben. Sie wird uns abwerfen, wie das Pferd den fremden Reiter. Sie ist wie eine Schmuckkassette, deren Vexierschloss man nicht kennt. wie ein Pass, der fremde Länder öffnet, aber nur dem, dessen Bild und Namenszug er trägt. Man lasse daher die Menschen an geistigem Eigentum nur ruhig zusammenstehlen, was sie erwischen können, denn niemand anderer wird den Schaden davon haben als sie selbst, die ihre schöne Zeit an etwas völlig Hoffnungsloses vergeudet haben. Es gibt aber auch unbewusste Plagiate, oder richtiger gesagt Plagiate, die mit gutem Gewissen begangen werden, so wie man etwa jeden Händler einen Dieb mit gutem Gewissen nennen könnte. Es lässt sich bezweifeln, ob der proudhonsche Satz »La propriété, c'est le vol« auf wirtschaftlichem Gebiet so ganz richtig ist. Auf geistigem Gebiet gilt er aber ganz zweifellos. Denn genau genommen besteht die ganze Weltliteratur aus lauter Plagiaten. Das Aufspüren von Quellen, sagt Goethe zu Eckermann, sei sehr lächerlich. Man könnte ebenso gut einen wohlgenährten Mann nach den Ochsen, Schafen und Schweinen fragen, die er gegessen und die ihm Kräfte gegeben. Wir bringen wohl Fähigkeiten mit, aber unsere Entwicklung verdanken wir 1000 Einwirkungen einer großen Welt, aus der wir uns aneignen, was wir können und was uns gemäß ist. Die Hauptsache ist, dass man eine Seele habe, die das Wahre liebt und die es aufnimmt, wo sie es findet. Überhaupt ist die Welt jetzt so alt und es haben seit Jahrtausenden so viele bedeutende Menschen gelebt und gedacht, dass wenig Neues mehr zu finden und zu sagen ist. Meine Farbenlehre ist auch nicht durchaus neu. Plato, Leonardo da Vinci und viele andere Treffliche haben im Einzelnen vor mir dasselbe gefunden und gedacht. Aber dass ich es auch fand, dass ich es wieder sagte und dass ich dafür strebte, in einer konfusen Welt dem Wahren wieder Eingang zu verschaffen, das ist mein Verdienst. Und das war von Goethe sicher ein besonders großes Zugeständnis, denn er war bekanntlich auf nichts stolzer als auf seine Farbenlehre. Die ganze Geistesgeschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Diebstählen. Alexander bestiehlt Philipp, Augustinus bestiehlt Paulus, Giotto bestiehlt Cimabue, Schiller bestiehlt Shakespeare, Schopenhauer bestiehlt Kant. Und wenn einmal eine Stagnation eintritt, so liegt der Grund immer darin, dass zu wenig gestohlen wird. Im Mittelalter wurden nur die Kirchenväter und Aristoteles bestohlen. Das war zu wenig. In der Renaissance wurde alles zusammengestohlen, was an Literaturresten vorhanden war. Daher der ungeheure geistige Auftrieb, der damals die europäische Menschheit erfasste. Und wenn ein großer Künstler oder Denker sich nicht durchsetzen kann, so liegt das immer daran, dass er zu wenig Diebe findet. Sokrates hatte das seltene Glück, in Plato einen ganz skrupellosen Dieb zu finden, der sein Handwerk von Grund aus verstand. Ohne Plato wäre er unbekannt. Die Frage der Priorität ist von großem Interesse bei Luftreinigern, Schnellkochern und Taschenfeuerzeugen. Aber auf geistigem Gebiet ist sie ohne jede Bedeutung. Denn wie wir schon bei Spengler hervorhoben, die guten Gedanken, die lebensfähigen und fruchtbaren, sind niemals von einem Einzelnen ausgeheckt, sondern immer das Werk des Kollektivbewusstseins eines ganzen Zeitalters. Es handelt sich darum, wie er sie am schärfsten formuliert, am klarsten durchleuchtet, am weitesten in ihren möglichen Anwendungen verfolgt hat. Im Grunde, sagt Goethe, sind wir alle Kollektivwesen. Wir mögen uns stellen, wie wir wollen. Denn wie weniges haben und sind wir, dass wir im reinsten Sinne unser Eigentum nennen. Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen Weisheit allein, sondern Tausenden von Dingen und Personen außer mir, die mir dazu das Material boten. Es kamen Narren und Weise, helle Köpfe und Bornierte, Kindheit und Jugend, wie das reife Alter. Alle sagten mir, wie es ihnen zu Sinn sei, was sie dachten, wie sie lebten und wirkten und welche Erfahrungen sie sich gesammelt. Und ich hatte nichts weiter zu tun, als zuzugreifen und das zu ernten, was andere für mich gesät hatten. Bekanntlich hat ja auch Shakespeare im Julius Caesar den Plutarch wörtlich abgeschrieben. Manche bedauern, dass dadurch ein hässlicher Fleck auf den großen Dichter falle. Andere sind toleranter und sagen, ein Shakespeare durfte sich das erlauben. Beiden ist jedoch zu erwidern, wenn man von Shakespeare nichts wüsste als dies, so würde dies allein ihn schon als echten Dichter kennzeichnen. Es ist wahr, große Dichter sind oft originell, aber nur, wenn sie müssen. Sie haben nie den Willen zur Originalität, den haben die Literaten. Ein Dichter ist ein Mensch, der sieht und sehen kann, weiter nichts. Und er freut sich, wenn er einmal ganz ohne Einschränkung seinem eigentlichen Beruf obliegen kann, dem des Abschreibens. Wenn Shakespeare den Plutarch abschrieb, so tat er es nicht, obgleich er ein Dichter war, sondern weil er ein Dichter war. Das Genie hat eine leidenschaftliche Liebe zum Guten, Wertvollen. Es sucht nichts als dieses. Hat schon ein anderer die Wahrheit, zum Beispiel Plutarch, wozu sich auch nur einen Schritt weit von ihm entfernen? Was könnte dabei herauskommen? Es bestünde die Gefahr, eine Wahrheit, die minder groß und wahr wäre, an die Stelle der Alten zu setzen. Und diese Gefahr fürchtet das Genie mehr als den Verlust seiner Originalität. Lieber schreibt es ab. Lieber ist es ein Plagiator. Pathologische und physiologische Originalität. Pascal sagt einmal in den Pensées, gewisse Schriftsteller sagen von ihren Werken immer, mein Buch, mein Kommentar, meine Geschichte. Das erinnert an jene braven Spießer, die bei jeder Gelegenheit mein Haus sagen. Es wäre besser, wenn sie sagten, unser Buch, unser Kommentar, unsere Geschichte. Wenn man bedenkt, dass das Gute darin mehr von anderen ist als von ihnen. Wir sind schließlich alle nur Plagiatoren des Weltgeists, Sekretäre, die sein Diktat niederschreiben. Die einen passen besser auf, die anderen schlechter. Das ist vielleicht der ganze Unterschied. Aber Pascal ergänzt seine Bemerkung durch eine andere. Manche Leser wollen, dass ein Autor niemals über Dinge spreche, von denen schon andere gesprochen haben. Tut er es, so werfen sie ihm vor, er sage nichts Neues. Beim Ballspielen benutzt der eine genau denselben Ball wie der andere, aber der eine wirft ihn besser. Man könnte einem Autor gerade so gut vorwerfen, dass er sich der alten Worte bediene, als ob dieselben Gedanken in veränderter Anordnung nicht einen anderen geistigen Organismus bildeten, genauso wie die Worte in veränderter Anordnung andere Gedanken bilden. Die Unoriginalität liegt eben meistens im Leser. Die Bemerkung, das ist mir nichts Neues, das habe ich schon irgendwo gehört, wird man am häufigsten im Munde untalentierter, unkünstlerischer, unproduktiver Menschen hören. Der begabte Mensch hingegen weiß, dass er nichts schon irgendwo gehört hat und dass alles neu ist. Der Europäer glaubt, dass alle Neger dieselben Gesichter hätten, weil er von Negergesichtern nichts versteht. Und der Philister glaubt, dass alle Menschen dieselbe geistige Physiognomie hätten, weil er von geistigen Physiognomien nichts versteht. Die, so niemals selbst denken, sagt Kant in seinem Prolegomena, besitzen dennoch die Scharfsichtigkeit, alles, nachdem es ihnen gezeigt worden, in demjenigen, was sonst schon gesagt worden, aufzuspähen, wo es doch vorher niemand sehen konnte. Materiell neu ist im Grunde nichts. Neu ist immer nur das Wechselspiel der geistigen Kräfte. Ja, man kann den letzten Schritt tun und sagen, jeder Vollsinnige ist ununterbrochen gezwungen zu plagiieren. Das wohlgeordnete, wohl abgegrenzte Reich der Wahrheit ist klein. Unermesslich und bodenlos ist nur die Wildnis der Torheiten und Irrtümer, der Schrullen und Idiotismen. Gegen Leute, die etwas ganz Neues sagen, soll man misstrauisch sein, denn es ist fast immer eine Lüge. Es gibt eine doppelte Originalität, eine gute und eine schlechte. Originell ist jeder neue Organismus. Diese physiologische Originalität ist wertvoll und fruchtbar. Daneben existiert aber auch noch eine pathologische Originalität. Und die hat gar keinen Wert und gar keine Lebensfähigkeit, obgleich sie vielfach als die einzige und echte Originalität gilt. Es ist die Originalität des Riesenfettkinds und des Kalbs mit zwei Köpfen. Kurz nachdem ich diese kleine Schlussbetrachtung aufgezeichnet hatte, fiel mir ein alter Band der Wochenschrift »Die Zeit« in die Hand, worin ich einen Aufsatz von Hermann Bahr über Plagiate vorfand, der mit dem Satz schließt: »Nehmen wir dem Künstler das Recht, das Schöne darzustellen, wie er es fühlt, unbekümmert, ob es schon einmal dargestellt worden ist oder nicht, und dem Kenner das Recht, nach dem Wahren zu trachten, ob es nun alt oder neu ist, und lassen wir bloß das gelten, was noch nicht da gewesen ist, dann machen wir allen Extravaganzen die Türe auf, und der größte Narr wird uns der liebste Autor sein.« Man könnte hier an irgendeinen zufälligen Parallelismus denken, so aber verhält es sich nicht, sondern ich habe als leidenschaftlicher Leser Hermann Bahrs, der ich schon immer war, diesen Satz offenbar als Gymnasiast in der Zeit gelesen, und jetzt ist er wieder aus meinem Unterbewusstsein nach oben gestiegen. Woraus erhält, dass man selbst über Plagiate nichts anderes sagen kann als Plagiate. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Daniela Striegel und meine Wenigkeit. Die nächste Folge dieser Reihe können Sie Donnerstag, den 11. Dezember 2008, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.